Zeit für etwas Flottes. Stimmung, super Laune. Die Damen in den Innenkreis, die Herren in den Außenkreis. Und jetzt in Gegenrichtung. Auch auf den Tischen darf getanzt werden. Begrüßen wir aber nun die Entertainer des Abends.